So, wenn ich jetzt zu leise bin, dann kann ich nichts ändern. Guten Morgen erstmal auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir uns heute Morgen hier treffen können. Ich darf noch ganz herzliche Grüße mitbringen aus der Nähe von Göttingen. Wir hatten letztes Wochenende eine Motorradtour, eine Motorradfreizeit. Einige von euch kennen es, die waren oft dabei und wir hatten eine wunderschöne Zeit. Es war sehr warm, das hier ja auch. Teilweise, also wenn man dann im Stau steht in Motorradklamotten, dann freut man sich, wenn man dann wieder fahren darf. Und ja, es sind auch alle soweit heil geblieben, aber eine Sache ist uns doch diesmal widerfahren. Das war für mich das erste Mal, dass sich jemand gleich zweimal hintereinander gelegt hat mit seiner Maschine. Es ist also nichts Schlimmes passiert. Insofern, wir sind auch sehr dankbar. Aber es war ein junger Mann mit dabei, der fuhr richtig sportlich. Und mit den Kurven, das kam immer nicht so hin. Sowohl am Freitag haben wir ihn einmal aufheben müssen und am Samstag muss er tatsächlich dann sich nochmal untersuchen lassen, wegen Verdacht auf Gehirnerschütterung. Es ist sonst nichts weiter passiert, aber wir wissen auch, wir sind jederzeit abhängig von Gottes Gnade und auch von seiner Bewahrung. Ja, der Sonntag, die Rückfahrt, da sind dann mein Sohn und ich dann etwas früher schon wieder zurückgekehrt und haben aber dann zwischendurch noch wieder Kontakt haben dürfen. Also sind alle gut nach Hause gekommen und wir freuen uns insofern, dort auch mit den Hanstädtern jedes Jahr diese Gemeinschaft haben zu dürfen. Dann hatte Jens vorhin noch etwas angesagt. Wir hatten uns vorhin hinten auf der letzten Bank einmal kurz ausgetauscht. Treffpunkt am kommenden Sonnabend zu der Kutschfahrt. Also ich meine, auf dem Zettel gelesen zu haben, da so ein Bleistift stand da irgendwie drauf, auf 9.30 Uhr treffen hier. Ich meine, das wäre auch so. Na, das heißt also, wenn wir nichts anderes hören, dann wir werden das bis Donnerstag auf jeden Fall dann nochmal besprechen können. Aber wir haben dort zwei Spalten in dieser Anmeldetabelle. Das eine ist diejenige, wo man sagen kann, also ich fahre und kann auch Leute mitnehmen und dann gibt es welche, die mitfahren möchten. Und wenn ich das so lese, macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir uns dann um 9.30 Uhr hier treffen. Sollte sich das noch verändern, werden wir es telefonisch per Kette nochmal dann durchgeben, aber wir gehen jetzt erstmal von 9.30 Uhr aus. Dann habe ich mitbekommen vom Essen, also hinten kriegt man eine ganze Menge mit. Wir haben heute gemeinsames Mittagessen und ein Teil wird es höchstwahrscheinlich jetzt nicht oder nicht dran gedacht haben, weil es ja im Plan jetzt anders steht. Wir werden schauen, was nachher dann zusammenkommt und sonst machen wir so einen kleinen Snack. Ne? Aber auf jeden Fall sind alle ganz herzlich eingeladen und es ist auch so, dass sich das ja auch ein bisschen strecken kann. Dann. Ja, das Thema heute, was uns befasst, wir haben jetzt die sechste Woche. Für die Gäste unter uns, es gab hier eine Themenzeit von 6 Wochen, wo wir uns als Gemeinde intensiv mit dem Thema persönlicher Evangelisation befasst haben. 42 Tage für meine Freunde heißt dieses Thema und heute ist letztendlich der Schlussakkord. Wir haben das so gemacht, dass wir uns sonntags immer auf das Thema dann eingestellt haben und an dem darauffolgenden Donnerstag dann als Gemeinde nochmal quasi mit den Hauskreisen treffen, um das dann so weit zu vertiefen. Und heute bewegt uns ein Wort, wo es darum geht, um das Thema einladendes Verhalten oder wie können wir einladend wirkend. Und was uns heute als Text oder als Leitvers, das steht hier vorne mit dran, ne, geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen. Und mein Haus soll voll werden. Das ist ein Teil eines Verses, eines Abschnitts, den ich jetzt eben verlesen werde. Das ist aus Lukas 14, die Verse 16, Vers 24. Wer das mitlesen möchte, Lukas 14, 16 bis 24. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach, ich habe 5 gespannte Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, ich habe eine Frau genommen. Darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Das Wort geschlossene Gesellschaft, das werden einige von euch kennen, so kann man es ab und zu an der Tür eines Restaurants lesen, wenn man abends auf der Suche nach einem Lokal durch die Stadt wandert. Gerade in der Vorweihnachtszeit, in der es viele Firmenfeiern gibt, fällt es manchmal auf. Geschlossene Gesellschaft heißt, du kommst hier nicht rein. Manchmal erwischt man einen Blick durch die Scheiben ins Lokal und denkt bei der fröhlichen Stimmung, da wäre ich gern dabei. Vor allem, wenn man Hunger hat und nun weiter nach Essen suchen muss. Die dampfenden Speisen, alles schön zubereitet und angerichtet. Das alles wirkt einladend und man wäre gern dabei, wenn nicht das Schild den Zugang verwehrte, heute geschlossene Gesellschaft. Ganz anders klingt das Wort Jesu, das über unsere sechste Woche jetzt der 42-Tage-Reihe steht. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Das ist seine große Einladung an die Welt und an uns. Wir dürfen zu ihm kommen mit allem, was uns belastet, mit den manchmal tonnenschweren Sorgen, die uns den Atem nehmen, oder mit den Seelennöten, für die wir sonst keinen anderen Ort wissen. Wir würden Jesus völlig falsch verstehen, wenn er nur die Mühseligen zu sich riefe. Auch die Fröhlichen, die Starken, die Erfolgreichen haben Platz bei ihm. Aber dass diese anderen kommen dürfen, dass wir kommen dürfen mit unserer Lebenslast, das macht ihn so besonders. Das schenkt uns zu großem Trost. Um uns vor Augen zu führen, was er meint, erzählt er uns das Gleichnis von dem großen Abendmahl. Wenn die Menschen der Zeit Jesu von diesem großen Fest hören, dann wissen sie, das ist das Himmelreich. So wird es sein, wenn Gott seine neue Welt vollenden wird. Wie ein großes Fest, eine Hochzeit, ein großes Abendmahl. So ist es gleich klar, das, was Jesus hier erzählt, handelt von Gott und von uns und von der großen Freude, die uns erwartet. Und es heißt hier nicht, heute geschlossene Gesellschaft, sondern kommt, denn es ist alles bereit. Alles hat Gott für seine Geladenen vorbereitet. Nun soll es losgehen, nun soll gefeiert werden. Doch nun passiert etwas, was wir vielleicht auch von anderen Feiern kennen. Die Eingeladenen sagen ab. Und zwar nicht einer, sondern alle. Enttäuschend und verletzend ist das für den Gastgeber, würden wir nun sagen. Denn für die, die absagen, ist anderes wichtiger als das große Fest. Ich habe einen Acker gekauft. Ich habe mir neue Ochsen besorgt. Ich habe geheiratet. Der Ruf kommt, denn es ist alles bereit, erreicht sie nicht. Sie haben anderes im Herzen. Denn diese Einladung muss ich mit dem Herzen hören, sonst höre ich sie gar nicht. Die Einladung bedeutet nämlich, alles ist bereit für dich. Die Eingeladenen sagen, ich will nicht, ihr Herz ist verschlossen. Ein verschlossenes Herz aber hört Gottes Einladung nicht. Die prallt dann ab an den Dingen, die wir vor unsere Herzenstür stellen. Ein Acker, 5 gespannte Ochsen und heute mein Auto, mein Haus, meine Frau. Doch der Gastgeber im Gleichnis will feiern. Er schickt seinen Knecht noch einmal los. Nun werden die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen hereingeführt. Und weil dann noch Platz ist, auch noch die Landstreicher und Tippelbrüder und Schwestern von der Straße. Denn der Ruf kommt, es ist alles bereit, gilt ja noch. Nun sitzen sie da und ich kann sie vor mir sehen, diese mühseligen und beladenen, ungläubig staunend über das wunderbare Essen und die Freundlichkeit des Herrn, der sie freudig empfängt. Sie können ihr Glück kaum fassen. Denn das hatten sie niemals im Leben erwartet. Denn eigentlich war es doch klar. Blind, lahm und verkrüppelt, von Armut gezeichnet, hatten sie nichts zu erwarten. Ihre Bedürftigkeit sieht man ihnen doch gleich an. Und fragen wir uns ehrlich, wer von uns würde sich mit solchen zu einem Festessen an einen Tisch setzen? Mit solchen, denen man sofort ansieht, was mit ihnen los ist? Nun erzählt Jesus Gleichnisse ja vor allem, um seine Zuhörer zum Staunen und zum Nachdenken zu bringen. Du würdest dich mit so einem nicht an einen Tisch setzen, aber bei Gott haben alle Platz. Nun würden wir Jesus wieder falsch verstehen, wenn wir aus ihm einen Sozialromantiker machten. Jesus Christus warnt uns immer wieder vor den Folgen, die der Reichtum auf unser Herz auswirken kann. Aber zu denken, nur die Armen werden gerettet und die Reichen verdammt, denkt anders als Christus. Denn Christus will in unser Herz. Er weiß doch, wie bedürftig wir sind, auch wir Reichen. Und er weiß auch, wie oft wir unsere Bedürftigkeit verstecken. Die Blinden, Lahmen, Verkrüppelten und Landstreicher, die können ihre Bedürftigkeit gar nicht verstecken. Denen ist es doch anzusehen, dass sie arm dran sind. Sie suchen einen Ort, wo ihre Sehnsucht gestillt wird, wo sie Freude und Leben erfahren können. Vielen von uns fällt es schwer, unsere Bedürftigkeit zu zeigen. Gemeinde, so sagen wir gerne, soll da sein für die, die sonst keinen Raum haben. Aber wir machen Gemeinde viel zu klein, wenn wir sagen, sie soll nur da sein für die, die am Rand stehen. Wie sollten wir uns denn um diese kümmern, wenn es nicht auch die Reichen gäbe, die mit ihren Gaben dazu helfen, dass diese Hilfe überhaupt stattfinden kann? Nein, es geht Jesus um die Herzenshaltung und dass ein armer, verkrüppelter und Ausgestoßener sich nach Zuwendung und Hilfe auch von Gott sehnt, das ist deutlich. Denn seine Bedürftigkeit ist offensichtlich. Unsere eigene Bedürftigkeit aber verstecken wir doch lieber. In Matthäus 11, Vers 27 bis 28 heißt es, alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennet den Sohn, denn nur der Vater. Und niemand kennet den Vater, denn nur der Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommet her zu mir alle, oder nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist doch auch uns gesagt, genau wie der Ruf kommet, denn es ist alles bereit. Aber wir wollen das nicht zeigen, wir schieben lieber anderes vor, unseren Acker, unsere Ochsen, das Auto, das Haus, den Partner, weil wir damit sagen, wir doch nicht. Wir haben Gott gar nicht nötig. Wir brauchen das gar nicht, dass Gott sich um uns kümmert. Martin Luther sagt, es gibt eigentlich nur zwei Wurzelsünden, Verzweiflung und Überheblichkeit. Die Verzweiflung lässt uns zu klein von Gott denken, dass er uns doch nicht helfen kann. Die Überheblichkeit lässt zu groß von uns selbst denken. Gottes Hilfe brauche ich nicht, mir geht's doch super. Unsere Überheblichkeit aber verschließt unser Herz. Und sie verschließt uns auch den Zugang zu dem großen Fest des Lebens, das Gott doch auch für uns vorbereitet hat. Wir selbst schließen uns damit von Gottes Lebensfest aus, denn unsere Überheblichkeit wächst aus unserer Angst. Ständig meinen wir, mehr sein zu müssen, als wir sind. Ständig meinen wir, unsere Bedürftigkeit sei eine Schande, so wie die der Armen und Verkrüppelten, ja am Rand der Gesellschaft Stehenden. Nur stark sein zählt in unseren Augen. Aber Gott sei Dank zählt das nicht in Gottes Augen. Wenn wir wüssten, wie oft wir mit unserem Starketue vor Gott lächerlich machen, dabei müssen wir vor Gott doch keine Angst haben. Bei ihm ist so viel Platz und der freut sich, wenn wir seiner Einladung folgen. Nicht, dass wir mit unserer Leistung etwas vorweisen können, ist wichtig, sondern dass wir seinem Ruf mit offenem Herzen folgen. Das können wir aber nur, wenn wir unsere eigene Bedürftigkeit selber sehen und vor Gott zeigen. Wenn wir seiner Einladung folgen, dann werden wir verändert, allein dadurch, dass wir ihr folgen. Denn in Gottes Augen sind wir es wert, dabei zu sein bei seinem Lebensfest. In Gottes Augen sind wir liebenswert. Heute geschlossene Gesellschaft, das steht nicht an der Tür zum Festsaal Gottes. Sondern du kommst hier rein. Aber nur, wenn du du selbst bist und nicht der du gerne sein willst. Kommt, denn es ist alles bereit. Damit lädt Gott auch uns ein. Wir sollten es uns wert sein, uns von Gott einladen zu lassen. Wir sollten unsere falschen Sicherheiten hinter uns lassen. Unsere Überheblichkeit und Blindheit für das, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen Gottes Gnade, seine Barmherzigkeit und seine Liebe. Wenn wir uns wahrhaftig und ehrlich einladen lassen, dann wird Gott uns ein großes Fest schenken. Also worauf warten wir? Amen.